Apostelgeschichte, Kapitel 4. Als sie aber zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehreten und verkündigten an Jesu die Auferstehung von den Toten, und legten die Hände an sie und setzten sie ein bis auf den Morgen, denn es war jetzt Abend. Aber viele unter denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig, und ward die Zahl der Männer bei 5000. Als es nun kam auf den Morgen, versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten gen Jerusalem, Hannas der Hohepriester und Kaiphas und Johannes und Alexander, und wie viel ihrer waren vom Hohenpriestergeschlecht, und stelleten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Gewalt oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Obersten des Volks und die Ältesten von Israel, so wir heute werden gerichtet über diese Wohltat an dem kranken Menschen, durch welche er ist gesund worden, so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, dass in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuziget habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser Alhi vor euch gesund. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein worden ist, und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden. Sie sahen aber an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich, denn sie waren gewiss, dass es ungelehrte Leute und Laien waren, und kannten sie auch wohl, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund worden war, bei ihnen stehen und hatten nichts dawider zu reden. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Rat und handelten miteinander und sprachen, was wollen wir diesen Menschen tun? Denn das Zeichen, durch sie geschehen, ist kund, offenbar allen, die zu Jerusalem wohnen, und wir können's nicht leugnen. Aber auf dass es nicht weiter einreiße unter das Volk, lasset uns ernstlich sie betreuen, dass sie hinfort keinem Menschen von diesem Namen sagen. Und riefen sie und geboten ihnen, dass sie sich aller Dinge nicht hören ließen, noch lehreten in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, richtet ihr selbst, ob's vor Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen denn Gott. Wir können's ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Aber sie treueten ihnen und ließen sie gehen und fanden nicht, wie sie sie peinigten, um des Volks willen, denn sie lobten alle Gott über dem, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an welchem dies Zeichen der Gesundheit geschehen war. Und als man sie hatte lassen gehen, kamen sie zu den Ihren und verkündigten ihnen, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Da sie das hörten, huben sie ihre Stimme auf, einmütiglich zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was drinnen ist, gemacht hat, der du durch den Mund Davids, deines Knecht, gesagt hast, warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zu Haufe, wider den Herrn und wider seinen Christ. Wahrlich, ja, sie haben sich versammelt über dein heiliges Kind, Jesum, welchen du gesalbet hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und dem Volk Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, das geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe an, ihr Treuen, und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. Und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Kindes Jesu. Und da sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren, und wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, auch keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu, und war große Gnade bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wie viel ihrer waren, die da Äcker oder Häuser hatten, verkauften sie dieselben und brachten das Geld des verkauften Guts und legten's zu der Apostel Füßen, und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. Joses aber, mit dem Zunamen von den Aposteln genannt Barnabas, das heißt ein Sohn des Trostes, vom Geschlecht ein Levit aus Zypern, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostel Füßen.